of love is born. Thank you. Thank you.

We'll be right back.

Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem schönen Leib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein süßer Zeitvertreib mit deinem Leib die lange Nacht. Da will ich sein. Im tiefen Tal dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbeertal im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Cuatro. We'll be right back.

Here we go.